Der chilenische rassische Zyklus. In den matriarchalen Gesellschaften erlangen die bartlosen und anspruchsvollen Jünglinge das Übergewicht. Die Mutter zeigt Vorliebe für die Jüngsten. Für die reifen Männer und die Greise empfindet sie Feindschaft. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika setzen die Kinder und Jugendlichen ihre Launen durch. In Chile haben sie in den letzten Jahren die Wirtschaft und das Leben im Lande kontrolliert, mittels aller möglichen Experimente und unheilvollen Theorien. Der Technokrat, der Wissenschaftler, die Konsumgesellschaften sind typische Erscheinungen des Matriarchats. In den patriarchalen Organisationen regieren reife Männer, die sich nicht für theoretische Experimente noch für Spekulationen hergeben. Die Greise geben Ratschläge. Auf sie hört man und an sie wendet man sich in kleinen und großen Krisen. Das Matriarchat bevorzugt das Wissenschaftliche, das Theoretische und die Technologie, verdrängt den Philosophen und zerstört die überlieferte Weltanschauung. Das Wissenschaftliche und die Technologie benötigen nicht der Philosophie noch der Weisheit, um sich zu entwickeln und nun angewendet zu werden. Eine Pistole, ein ferngelenktes Geschoss, eine Atombombe können gleichermaßen von einem Mörder wie von einem Feigling durch einfaches Betätigen des Abzughahnes oder mittels Knopfdruck abgeschossen werden. Ein Schwert kann dagegen nur ein Held und ein Mutiger führen. Heute reisen die Technokraten zum Mond. Das Erste, was ihnen beim Betreten desselben einfällt, ist, einen Golfball zu werfen. Bei der nächsten Reise, sollte diese stattfinden, werden sie sicherlich ein Fußballspiel organisieren. Und das alles über Television, eine Vision auf Entfernung, gesendet zur Freude eines matriarchalen Publikums von Kretins, das schon glaubt, ein Picknick auf dem Mond machen zu können und bereits Karten im Vorverkauf ersteht für dieses wichtige touristische Ereignis. Es sind die Zeichen der Zeit, der großen Auflösung, in der nichts bestehen bleibt und sogar die Götter sterben. Die Chauffeure der kosmischen Taxen bereiten sich vor, in ihren Maschinen aus Eisen oder Kunststoff an die Oberflächen der Sphären des Universums zu reisen, um dort weder etwas zu sehen noch jemanden anzutreffen, nur die Leere, den solidarischen Widerschein ihrer eigenen Seele. Es ist die technologische Zivilisation des Ameisenmenschen, des Massenmenschen. Nicht einmal des Mannes, der Mutter. Es ist die Zerstörung des möglichen Gottmenschen, des totalen Menschen, des Übermenschen. Die Technologie, die Kybernetik, das Wissenschaftliche sind das Ergebnis des negroiden Matriarchats der Vereinigten Staaten von Amerika und des finnischen Mongolismus mit Heeren von Frauen der Sklaven und der Sowjets. Die Organverpflanzungen, wie der Austausch von Teilen eines Automobils, um die materielle Existenz der Maschine Körper zu verlängern, werden den Planeten mit lebendigen Leichnamen von 100 und mehr Jahren an Alter füllen, die nur überleben, um Tag und Nacht Nahrung wieder zu kauen, wie die Kühe, oder um Gummi zu kauen und sich zu amüsieren, dabei die Möglichkeit zerstörend, den großen Kampf oder den großen Krieg führen zu können. Es ist das Paradies des Fernsehkabinetts, des Sportzirkus und des geschmacklosen und gelenkten Zeitungswesens. Das Matriarchat, das Reich der Mittelmäßigkeit und der Massen. Die Technologie ist gleichmachend, antihierarchisch. Sie steht allen Menschen und allen Rassen zur Verfügung. Jedermann hat Zugang zu ihr. Sehr bald wird der mörderische Terrorismus Atombomben und Laserstrahlen erstehen. Die Apostel der Vermischung haben erreicht, die ganze Menschheit zu bastardisieren mit ihrer geschickt kontrollierten Politik von den geheimen Zentren einer allumfassenden Macht aus. Ihre Diener, ihre arischen Yanaconas, Indianer in Peru, die in spanischen Diensten der Eroberer standen, führen ihre Befehle aus, sich und ihre Nachkommen zu zerstören durch erworbene Blödsinnigkeit, durch Feigheit, unter der Knute des Geldes und der Drohung des Hungers und Elends. Elende und Feiglinge. Die alten kolonialen Nationen befinden sich nun von farbigen Menschen aus ihren ehemaligen Kolonien überflutet, von den Sklaven von Atlantis und sogar von Lemuria. Die übrigen weißen Länder, die keine Kolonialmächte waren oder ihre Kolonien im Ersten Weltkrieg verloren, werden von Massen farbiger Arbeiter überflutet, die die schmutzige Arbeit verrichten. Ein dritter Atomweltkrieg wäre beinahe nicht notwendig, um mit dem letzten Weißen auf dem Planeten aufzuräumen und mit den letzten Möglichkeiten eines geistigen und vollen Lebens jenseits der wissenschaftlichen und technologischen Barbarei. Der chilenische rassische Zyklus ist nahe daran, sich zu erfüllen, indem er seinen Weg folgendermaßen zurücklegte. Während der Eroberung und Kolonisierung war es das mutige Leben des kriegerischen Lagers mit seinen schon beschriebenen harten Bedingungen und der Praxis des araukanischen Atmapu, das Zusammenleben in wilder Ehe mit mehreren Frauen, die den Indianern als Trophäen geraubt worden waren. In der Kolonie überwogen noch die Adligen ohne beglaubigte Titel, die Edelleute beinahe in Kasten getrennt von den Kaufmännern, den Schreibern und so weiter. Ihre Frauen hatten sie schon aus Europa mitgebracht, doch das neue Mestizentum war in Gang, es war unvermeidlich. Es gab außerdem weder Verständnis noch adelsgenetische Kenntnisse in dieser kolonialen Gesellschaft, in der die Geistlichkeit vorherrschte mit ihrer Auffassung der Gleichheit der Seelen. Mit der Unabhängigkeit und der Erscheinung von Portales, dem es im Handel immer schlecht erging, den man in diesem Land lächerlich gemacht hatte mit seiner Ernennung zum heiligen Patron der Händler, ihn am Tage des Handels feiernd, kamen die Jahrzehnte der unpersönlichen, sparsamen, anständigen Regierung, der rechtschaffenen und armen Menschen, die sich mit der Politik nicht bereicherten, eher arm dabei wurden. Es regierte die Kaste, in der noch der gotische Geist vorherrschte. Die Revolution des Jahres 1891, in der Palacios keine Partei ergriff, zeigte den Aufstieg des Mestizentums mit einer kräftigeren Farbe. Mit der Erscheinung des Politikers Arturo Alessandri Palma nahm der Verfall zu, sodass die Intervention des Obersten Carlos Ibáñez de Campo sich als notwendig erwies. Leider war er nicht in der Lage, den gotisch-portalianischen Stil wieder einzuführen. Zudem war dies auch nicht seine Absicht. Es war in rassischer Hinsicht auch nicht mehr möglich. Die Tatsache, dass ein militärischer Putsch Erfolg gehabt hat, weist auf einen genetischen Wechsel in der Gemeinschaft hin. Die Dekaden des Frente Popular, der Volksfront, und der Regierung des Partido Radical, die radikale Partei, bedeuteten den Aufstieg des andalusisch-semitischen und indianischen Elements. Was nach einigen Zwischenherrschaften folgte, war nichts anderes als der tödliche Abstieg der Zersetzung des Mestizentums in Chile, sodass der Jude frei an der Oberfläche tätig werden konnte, wie der Wurm, der an der Zersetzung eines Kadavers mitarbeitet. Mit der Democracia Cristiana, der christlichen Demokratie, sollte es der Jude Chonchol sein, der sich der Landwirtschaftspolitik und der Zerstörung des traditionellen Bauerntums annimmt. Mit der Unidad Popular, der Volksunion, war es Salvador Allende Gossens selbst, mütterlicherseits jüdischer Abstammung, der den Afro-Kubaner nach Chile brachte, unter der Leitung Fidel Castros, und versucht hat, sich in der internationalen, terroristischen und zersetzenden Aktion einzugliedern. Die Landwirtschaftspolitik verfolgte die von Chonchol gezogene Linie weiter, die zur völligen Zerstörung des Blut und Boden der Heimat bestimmt war.